Das koreanische Spielfilmstudio publizierte den Spielfilm »Die Geschichte über meine Familie«. Durch die Darstellung eines Fräuleins, das mit Gefühl der Blutverwandten die Waisenkinder sorgsam aufzieht, zeigt der Film mit wahrhaften künstlerischen Szenen die Warmherzigkeit in der großen sozialistischen Familie und die schöne ideologisch-geistige Welt der koreanischen Jugendlichen neuer Generation.